Empfehlung an den Gast. Sie wissen ja, Herr Lenz, ich fahre erst am Sonntagabend weiter nach München. Montag früh habe ich dort eine Besprechung. Was kann man denn hier in der Umgebung am Wochenende unternehmen? Könnten Sie mir etwas empfehlen? Ja, natürlich. Dachten Sie eher an etwas Kulturelles? Sehenswürdigkeiten oder vielleicht Wandern? Wandern? Das hört sich gut an. Wir haben ja hier einige Naherholungsgebiete, die gar nicht weit weg liegen und landschaftlich sehr schön sind. Da kann man eigentlich alles machen. Tennis spielen, reiten, Radfahren, schwimmen, surfen und natürlich wandern. Ruhiges Wandern in der frischen Luft, durch Wiesen und Wälder. Ja, das wäre jetzt gerade das Richtige für mich. Hier ist eine Wanderkarte. Die können Sie haben. Die schönsten Wanderwege sind da schon markiert. Dieser hier am Rhein entlang ist besonders schön. Oh, das ist nett von Ihnen. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Herzlichen Dank. Bitte, bitte, Herr Grass. Nichts zu danken. Viel Spaß dann.